Und also ich nehme einfach mal kurz das Recht heraus und würde ganz kurz eine Frage stellen, die, glaube ich, gerade vielen so ein bisschen auf den Lippen brennt, zumindest habe ich das gerade so gehört. Und zwar im Sinne von, könntest du irgendwie so ein bisschen eine Schlussfolgerung im Sinne von, was war eigentlich das Problem an dem Konzept und oder was bedeutet das für uns heute? Also sollten wir uns an dem orientieren und oder warum nicht oder so? Oder, verstehst du? Ja, verstehe ich, aber ich... Bevor wir zum Schluss kommen, vielleicht haben wir andere Leute noch viele Fragen dazu, wie es eigentlich abgelaufen ist. Also ich weiß nicht, vielleicht kann ich das jetzt kurz dazwischen schieben, bevor wir zu den Schlussfolgerungen kommen, oder vielleicht fragen, was ist jetzt für uns heute bedeutet. Weil ich finde, also was ich ein bisschen vermisst habe, war jetzt die Interaktion mit dem Untersuchungsgegenstand oder mit dem Arbeitsstand vor Ort. Also da würde es mich sozusagen sehr freuen, also danke erstmal für den Vortrag und für die Organisation. Also mich würde es sehr freuen, nochmal zu hören oder vielleicht Interaktionssituationen erzählt zu bekommen und was die sozusagen mit eurer Gruppe dann gemacht haben, wie ihr da rangegangen seid. Also wie ihr mit, also du hast erzählt, diese Situation, wo die Facharbeiter dann die türkischen Kollegen... Das war aber vor dem Köln, das war ja... Okay. Also wie genau liefen die Gespräche da ab? Gab es Situationen, die ihr in einer bestimmten Weise analysiert habt? Und wie seid ihr da weitergekommen? Wie habt ihr die Ergebnisse produziert letztlich? Oder andersrum vielleicht gefragt, wenn ihr gedacht habt, dass ihr nach 3 Jahren wieder gehen könnt und dann die Zelle steht, wie habt ihr euch das vorgestellt? Also was habt ihr dafür getan, dass sozusagen Kaderbildung passiert? Oder sozusagen, wie ist das abgelaufen? Kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich habe bei der Rundschau gearbeitet und da kann ich sagen, wie da die Gespräche abgelaufen sind. Ja? Das steht in den Protokollen, aber ich sage nur, die Kontaktaufnahme, die so weit ging, dass Leute mit uns direkten Kontakt hatten, ja, und mit uns zusammengearbeitet haben, das waren die Leute von Lotta Continua auch im Betrieb, ja, die da im Betrieb waren. Aber ich meine, vielleicht weißt du da mehr zu. Ja. Ja, also Lotta Continua, das finde ich sehr, sehr schmal gesagt. Ja. Also die Leute, mit denen man reden konnte, das waren hauptsächlich jüngere Leute. Ja. Oder es waren zum Beispiel ältere, aber die hatten auch irgendwie eine Gewerkschaftsfunktion, aber waren sehr offen. Ja. Also Leute so auf Vertrauensleute-Ebene, die waren zum Teil sehr, sehr offen, mit dem kann man relativ offen reden, du kannst auch sagen, warum du hier bist und so. Aber wirklich über die Arbeit und über die ganze Misere, die damit zusammenhängt, ganz offen, das ging wirklich nur mit den Leuten, die eigentlich wirklich diese Arbeit gehasst haben und die auch überhaupt keine Identität hatten mit dem Betrieb auf keiner Ebene. Sondern die da waren ganz instrumentell, haben gearbeitet, solange es notwendig war und haben bei jeder Gelegenheit gesagt, dass das eigentlich keine Scheiße ist, ja, wie da kaputt gemacht wird, wenn man am Arsch geht und so. Und das, verstehst du, das ist die Sache, aber Lotta Continua, das waren ganz wenige Leute, aber es gab jede Menge Leute aus Spanien, gab es eine ganze Reihe von unheimlich guten Leuten, also aus dem mittleren Alter. Da war einer in meiner Abteilung, da war ich ja froh, dass zumindest er da war. Verstehst du, so ist, aber die Frage ist, was ist eigentlich mit diesem ganzen Material passiert, was da gesprächsmäßig, kontaktmäßig erhoben wurde? Das stimmt, da gibt es einfach eine Lücke. Es gibt dieses Material auf dem Papier, aber in Wirklichkeit waren wir nicht in der Lage, oder ich weiß noch nicht einmal mehr so richtig, ob wir eigentlich das als Ziel hatten, diese ganze Protokolle jemals systematisch auszuarbeiten. Ne? Da hätten wir nämlich wirklich auch eine wissenschaftliche Methode entwickeln müssen, ne? Die halt dem nicht gerade beliebten Universitätsbetrieb nicht gerade entsprochen hätte, sondern wirklich die militante Untersuchung zu theoretisieren, ja? Und daraus was zu machen und dieses Material dementsprechend zu bearbeiten. Dazu waren wir einfach nicht in der Lage. Ja? Beziehungsweise es hat zu lange gedauert. Und als wir das mal irgendwie kapiert haben, dass es notwendig ist, da war der Laden schon einmal auseinanderfallen. Also nicht so. Ja. Aber es gab ziemlich viele Leute, also selbst in meiner überalterte und technisch rückständige Abteilung, habe ich mit einer ganzen Reihe von Leuten relativ prima reden können. Aber es ging nie an eine Ebene ran, wo es wirklich darum gegangen wäre, wirklich mal den Hammer fallen zu lassen, also irgendwelche Gründe, die man dann gemeinsam gecheckt hat, dass es gut wäre und so. Überhaupt nicht. Und das, die meiste Leute ist es gegangen, dass er auch auf dem Trockenen saßen, außer Leute, die im K40 waren, in der Endfertigung. Da waren nämlich die ganzen Spontis. Also Spontis nicht unsere, sondern die Arbeiter-Spontis, ne? Und die Nase voll hatte, wenn sie den Betrieb mal von außen gesehen hat. Das war eigentlich die eigentliche Grundlage für uns. Das war, deshalb war auch richtig, was man in den Flugblättern geschrieben habe und den Hass auf die Arbeit betont habe und dass es keine Perspektive gibt und dass es uns ums Leben betrüge und so weiter und so fort. Das war genau richtig. Es gab die Basis war zu schmal und die Gewerkschaft war zu stark. Diese Gewerkschaft war wie ein Kragen. Das Erste, wenn du da reinkamst in den Betrieb, war, du musstest als Gewerkschaftsbüro, ja, und musstest dich da eintragen als Mitglied. Vorher hast du keinen Hammer in die Hände gekriegt. Verstehst du? So. Da hast du schon mal von vornherein gewusst, wo der Hammer hängt. Ja. Weil die haben sich in alles eingemischt, haben alles mitgekriegt und alles kontrolliert und so weiter. Das war ein ganz großes Hemmnis. Und gegen das Hemmnis anzukommen, das war also in der Zeit jedenfalls... war das nicht drin. Und ganz konkret, während einer Betriebsversammlung hat jemand einen, sagen wir mal, sehr kritischen Vortrag gehalten, da wurde das Mikrofon abgedreht und die ganze Übertragungsanlage aus dem Saal gebracht, von der Gewerkschaft. Nee. Das ist aber, da war ich dann genau daneben gestanden, denn diese Anlage wurde kaputt gemacht. Ja. Da flogen die Stühle und Tische und alles, was gerade flog auf die Anlage. Und dann da ging es ganz so richtig rund. Und das war ja, naja, gut, das ging von sich dafür nach einem Stück. Aber vielleicht darf ich trotzdem noch mal nachhaken. Also genau die Frage, die Chris gestellt hat, ist sozusagen ein bisschen mehr einfach als beispielhaft. Wie ist es abgelaufen, so ein Gespräch anzubahnen? Oder wenn ihr Flugblätter verteilt habt, also zum Beispiel jetzt hier mit aus dem 8-Stunden-Tag wieder ein 11-Stunden-Tag, also aufgrund dieses Flugplatzes, was für Gespräche haben sich dann ergeben und wie habt ihr dann da versucht zu agitieren oder Leute auf eure Seite zu ziehen oder was? Kannst, ich weiß nicht, ob du das noch. Ja. Vielleicht ist einmal das mit dem Agitieren, aber auch mit der Frage, okay, was, inwieweit finden wir da was Neues heraus? Also inwieweit gab es Situationen, die dann zurück in die Gruppe getragen wurden. Und also ich wäre aber dankbar für sozusagen die Erzählung von zum Beispiel einer Situation, die dann in der Gruppe diskutiert oder interpretiert wurde und die irgendwie was Neues hervorgebracht hat. Oder euch irgendwie gezeigt hat, okay, wir müssen uns da vielleicht neu orientieren. Oder mit unseren herkömmlichen Kategorien können wir da nicht weiter. Oder wir können so und so einordnen und das bedeutet das und das. Das fände ich spannend. Wollt ihr da ihr beide auch zu dem... Ja? Also ich... Mich würde mal interessieren, wodurch unterscheidet sich denn überhaupt die konkrete Arbeit, die er gemacht hat, von der radikalen gewerkschaftlichen Arbeit? Also wenn ich mir das Flugblatt angucke, was sie hier drauf hat, auf diese Zettel, das ist nichts anderes als eine linke, entschlossene Gewerkschaftsposition. Beziehungsweise ihr habt euch damals quasi als klassische Arbeiter dargestellt, in diesem Flugblatt taucht 25 Mal das Wort Bier auf. Das heißt, ihr sprecht für die Arbeiter, wir sind die Arbeiter, wir sind die entschlossen, die unsere Interessen wahrnehmen. Wodurch unterscheidet sich überhaupt, hat sich überhaupt die Arbeit des RK im Prinzip von der radikalisierten gewerkschaftlichen Position unterschieden? Dann machen wir vielleicht kurz, das sind ja zwei Punkte jetzt eigentlich. Das eine war jetzt nochmal nach den konkreten Sachen, wie es gelaufen ist, und das war jetzt eigentlich schon eine kritische Nachfrage. Könnt ihr das sozusagen in zwei Blöcken beantworten? Ich meine, ich kann das nur aus zweiter Hand berichten, aber die Gesprächssituation in der Druckerei von der Rundschau war ganz ähnlich, wie du das beschrieben hast. Ne? Nur war es da so, dass der Typ, der dann da Betriebsrat wurde, also mit dem habe ich dann an den Einsteckmaschinen die Internationale gesungen. Und die wussten natürlich auch alle, wer ich bin. Das war gar kein Problem. Also, ja. Und gut, ich habe ja auch nur mit denen geredet. Ein paar Sachen habe ich da auch versucht, aber dann schnell aufgegeben, weil ich war ja sozusagen da in erster Linie um Geld zu, also, ja, um Geld zu vergeben. Zweitens muss man auch sagen, dass es ja so war, das ist auch eine gewisse, was man heute nicht mehr versteht, wenn du im Betrieb gearbeitet hast, warst du auf der sozialen Stufenleiter in der Frankfurter Szene ganz oben. In der linken Szene. In der linken Szene. Ja. Natürlich. In der linksradikalen sogar. Ja? Ja? Ja? Nur in der linksradikalen. Ja? Also da warst du. Und also dann finde ich das im Nachhinein gesagt auch ein bisschen lächerlich. Ja, ja, ja, nee. Ja, klar. Na klar. Ja? Du warst ein Working Class Hero und so kamst du dann auch vor. Ja? Ja? Und das ist schon ein bisschen lächerlich, das ist richtig. Ja. Ich meine, der Unterschied zur Gewerkschaft wurde ja schon gesagt, man hatte ganz andere Ziele. Ja. Und ich würde auch sagen, das ist aber eine Frage... Das ist auch nicht gerade das beste Flugblatt, ne? Da kann es nicht schaffen. Ja, mach kaputt, was euch kaputt macht. Auch innerlich. Ja, auch innerlich, ja. Ja, ich meine, ganz kurz zu dir, ne? Ich meine, du hast recht in einem, ne? Dass es wirklich schwer zu sehen ist, was der Unterschied ist. Aber weißt du, der Unterschied kann nicht darin bestehen, irgendwo von Revolution zu Quatsch auf dem Flugblatt, ja, wenn nichts dahinter ist. Ja. Dann also ganz, ganz bescheiden und wirklich also die Lebenssituation, Arbeitssituation aufzugreifen und das zu schildern, in einer Weise zu schildern, dass es erstmal irgendwo anfängt zu leben. Und dass da Leute dahinter stecken, die haben einen Song, die verstehst du, und so selber einen Song. Ja, so. Das ist schon mal ganz viel. Ja. Und der Rest ist ein Prozess. Der Rest ist ein Prozess, der einfach nur zusammenlaufen kann. Das heißt, eine gemeinsame Politisierung, gemeinsames Weiterkommen von den Arbeitern und den Leuten von uns hier reingehen. Ja. Und dieser Prozess, den haben wir so nicht hingekriegt. Da kann man, das ist eine hochinteressante Frage, an was es liegt. Das liegt an uns auch. Ja. Aber es liegt natürlich auch am allgemeinen Politisierungsgrad, beziehungsweise am Grad der Abschottung, am Grad davon Misstrauen aufzubringen gegenüber jedem, der sich da irgendwie ein bisschen anders verhält und einen anderen Ton auf die Zunge hat. Ja? Da machen die meisten Leute, die ich da getroffen habe, auch in der Abteilung, haben dicht gemacht. Ja? Du hast dich praktisch unter Verdacht ausgesetzt. Was erzählt denn der Typ? Hat er so noch alle oder so, mit der mich provozieren oder so? Die haben das fast eine Zeit lang auch als eine Gefahr betrachtet. Bis es dann gelungen ist, irgendwo bekannter zu werden und dass sich das irgendwie dann geändert hat. Aber das ist sehr schwierig. Also das, was du sagst, das trifft natürlich genau einen Punkt. Ne? Wie kommst du, also man kann es auch, man braucht es nicht revolutionär zu nennen, sondern zumindest emanzipative Momente in die Betriebsarbeit reinzubringen. Und ich finde einfach, also diese Konkretion, die wir da versucht haben, das ist ein emanzipatives, es geht darum. Es geht darum, sein Leben zu verlieren, abends keinen Kopf mehr zu haben, außer noch ein bisschen saufen zu können und mit ein paar gute Leute zu reden. Und das nur also ganz kurz, dann waren wir wirklich fertig. Und, ja. Eine wichtige Erfahrung. Aber du bist nicht dran, sorry. Es haben sich jetzt schon ganz viele Leute gemeldet, deswegen. Okay. Aber ich nehme dich einfach drauf. Katze? Genau, ich würde noch mal gerne wissen, ihr habt ja schon erzählt sozusagen, dass ihr stark von den ganzen operistischen Strömungen, die aus Italien, Frankreich beeinflusst war. Und mich würde da interessieren, da Streikrecht ist ja in anderen europäischen Ländern ganz anders geartet, so individuelles Streikrecht, jetzt nicht, was Gewerkschaften und Streiks ausrufen müssen. Deswegen würde mich interessieren, bei heute Diskussion auch mal eine eigene Gewerkschaft zu gründen oder eine radikale Gewerkschaft, steht jetzt nicht von sozialdemokratischen Gewerkschaften, da war das komplett ausgeblendet. Man hat gesagt, Gewerkschaften sind per se reformistisch. Genau, und weil auch relativ viele Leute auch in Spanien hier waren, gab es da auch Verbindungen zum Beispiel zur illegalen CNT oder nicht? Also das würde mich nochmal interessieren. Im AK nicht, aber sonst schon. Also wir hatten Kontakt zu spanischen Gruppen bei Barcelona, die eigentlich hieß Acción Comunista und andere Lucha Obrera. Also das war radikale Linke in Spanien, die noch unter Franco illegal Betriebsarbeit gemacht hat und zum Teil der Bank überfällt, wenn sie Geld gebraucht habe, das waren keine Spaßvögel. Und ja, es war toll, diese Leute kennenzulernen und Das war also eine von den Basissäulen in Europa gerade. Und dann nach Italien, also ich selber nicht, aber andere Leute schon, haben da gute Kontakte gehabt. Ja. In Frankreich auch. Frankreich auch. Es kam dann auch eine Gruppe, die sozusagen das Konzept vom RK kopiert hat aus Amsterdam. Ja, also die Kontakte gab es schon. Ich weiß gar nicht, der Paco, weißt du, wo der war, in welcher Organisation? Nee. Aber die Kontakte gab es und ich meine, man hat, war ja ein bisschen so, man hat dann auch das Programm von der radikalen Gewerkschaftsopposition aus der Weimarer Republik, das hat man schon alles zur Kenntnis genommen. Aber den Plan, eine eigene Gewerkschaft zu gründen, das wäre ja auch irgendwie. Ich weiß deinen Namen da nicht. Ich wollte noch mal ein bisschen an das anknüpfen, was du gefragt hast, und zwar so ein bisschen nach alltäglichen Erfahrungen. Also was ich so ein bisschen vermisst habe bisher an den Schilderungen ist tatsächlich, also ihr habt gesagt, ihr habt das versucht und es hat euch geklappt und das ist natürlich so auch aus abschließender Sicht gesprochen, aber wie verlief denn die Zeit? Also es war ja jetzt nicht nur die ganze Zeit Flaute, so, sondern es muss ja auch Höhen und Tiefen gegeben haben, und wo sind denn eigentlich die Erfolge gewesen bei euch? Und was hat denn eigentlich so ein kollektiver Prozess eigentlich ausgemacht? Gab es das überhaupt? Also da muss man doch auch, da muss auch entstanden sein, auch wenn das vielleicht nicht ewig angehalten hat, sondern eben auch Höhen und Tiefen gehabt hat. Ich meine, ich habe das ja angedeutet in dem Papier, wie wir das reflektiert. Ne? Natürlich gab es die Betriebsversammlung, die Geschichte, aber wie gesagt, ich kann ja nur von den Erfahrungen bei der Rundschau berichten, weil ich war nicht in der Fabrik. Ja? Ich war auch bei der Rundschau. Ne? Aber natürlich die Besetzung des Jugendzentrums, die Demos da in Rüsselsheim, ja? Das waren, ne? Und hier wird ja gesagt, hier die Erfolge werden hier ja genannt, angedeutet, ne? Dass man schon das Gefühl hatte, dass man hat auch ein Stück weit was erreicht. Ja? Ja. Ja klar, wir sind auch mit Leuten aus dem Betriebs nach der Schicht in Rüsselsheim nochmal irgendwo haben wir so einen kleinen Keller gehabt in der Schule. Genau. Haben uns da getroffen und haben geredet, haben den Flugplan vorbereitet und so. Also ich weiß nicht, ob man das als Erfolg bezeichnen soll. Das war nur sehr, sehr erfreulich, weil man den Leuten dann auch eine andere Ebene bekommen hat. Da sind wir übrigens bei der Gelegenheit von Faschisten angemacht worden, die sich da in dem Schulhof getroffen haben. Wirklich bewaffnet bis an die Zähne, eine große Gruppe von Idioten. Und haben uns aber praktisch runtergehen lassen. Da war so eine Treppe, ja. Und da waren wir da drin und waren eingeschlossen. Aber es gab noch keine Hände. Das war ziemlich doof. Wir wissen nicht, ob ich das Ding dann störe, aber es war, weißt du das noch? Irgendwie, weißt du, was das war? Na gut, ich komme ja jetzt drauf. Das war ich nicht meine Weise. Ja, ja. Na, ich und kann mich nur noch an die Grauen Wölfe erinnern mit ihren Messern in Rüsselsheim. Ne? Ja. Oder kannst du da vielleicht eine Situation aus dem Betrieb beschreiben? Was denn, was von den Frauen gemeinsam erfreuen? Es gab also zum Beispiel in dieser Kampagne eine Marktfrage. So wie das ankam, meinst du auch so? Ja, so fandst du das toll. Also die Forderung fanden sie gut, aber waren nicht bereit sozusagen, also mal ganz kurz Zeit, ne, dafür wirklich irgendwie loszugehen und sich in Versammlungen zu machen, zu beraten und zu sagen, gut, das sehen wir jetzt auf dem Schild und das wollen wir haben. Ja. Sondern haben das halt einzeln gesagt, dass sie das ganz vernünftig finden und so weiter. Charlie? Ja, ich finde eigentlich den Vergleich mit Bochum ganz interessant, wobei ich die Geschichte von Bochum selbst aus den 70ern überhaupt nicht kenne, aber da gab es die GOG, glaube ich, oder sowas, also Leute, die auch Betriebsarbeit gemacht haben und aus der Gewerkschaft ausgeschlossen wurden. Und es gibt eine Tradition jedenfalls, die sich bis quasi fast in die Gegenwart noch zieht, dass in Hof Ich kann es auch nicht sagen, aber ich glaube, es hat sehr viel auch mit der Belegschaft selbst zu tun. Möglicherweise aber auch mit den Konzepten. Die Vorgeschichte der Gewerkschaftsbewegung da in den Betrieben was zu tun, hauptsächlich. Das hat sich dann in der Zeit natürlich radikalisiert. Und das ist aber eine etwas mehr proletarische Prägung der Region. Ja. Das ist eine etwas mehr proletarische Prägung der Region. Also, sehr viele Genossen hatten oder waren erstaunt, dass diese Arbeiter beim Mopis sich gar nicht als Arbeiter betrachten. Wenn die in der Weiß noch einmal zum Dinger hatten, dann verstanden die sich als Weingärtner. Und wenn sie gerade ein Häuschen gebaut haben, war das viel wichtiger als das Faktum, dass sie in der Ratschen und so weiter waren. Die berühmten Allschei-Freaks. Die ganze Umgebung ringsum um Russlandsheim ist natürlich sehr stark wirtschaftlich vom Opel abhängig. Aber es gibt dort keine irgendwie proletarische Alltagskultur oder Geschichte. Ist da was? Karin? Ich wollte einmal auf was hindern und noch was fragen. Also, weil ja immer aufgekommen ist, dass es so eine große Lücke ist. Also die Lücke ist wahrscheinlich schon relativ groß, aber es gibt auch einen Versuch, sie zu schließen. Und zwar gibt es ein Buch dazu, was versucht, mit ganz vielen Interviews und Zeitzeugengesprächen etc. sozusagen ein bisschen was aufzuarbeiten. Und das Buch heißt Frühschicht von Jan Ole Arps. Und es ist wirklich ein ausgesprochen nett zu lesendes Buch und enthält auch sehr viele so Geschichten und so, naja, Alltagssituationen, vor denen man vielleicht auch, wenn man den Versuch heute macht, noch manchmal so ein bisschen schmunzelt sozusagen, auch über sich selber in demselben Versuch sozusagen schmunzeln muss. Genau, also das ist wirklich eine Empfehlung, finde ich. Genau, was ich fragen wollte, ist aber, weil ihr habt ja auch erwähnt, dass es eine Frauengruppe gab und dass die in andere Betriebe gegangen sind, und mich würde echt nochmal so ein bisschen interessieren, also du hast es ja so angedeutet, ja, die hatten irgendwie mehr Kontakt oder sowas, was genau hat das. Also was hast du damit gemeint? Also was haben die für Erfahrungen gemacht? Ist es in einer anderen Branche sozusagen anders gelaufen? Oder gab es andere Ergebnisse, andere Erfolge? Also was sind da für Erfahrungen gemacht worden? Und wie sah das da in Betrieb aus? Ich meine, beim Opel waren zwei Frauen. Ja? Und die andere, also die Frauengruppe vom RK, das Papier ist ja hier gegangen zum Neckermann und zur Allianz. Und die hatten dann auch ein Zentrum, wo sie sich mit den Frauen getroffen haben. Ja? Also da gab es mehr Kontakte, und die Männer dann immer gekommen sind und geklopft haben und ihre Frauen gesucht haben. Da gab es schon mehr Kontakte. Ja? Also so ist mir aus jedem Fall berichtet worden von Leuten, die da beim Neckermann gearbeitet haben. Alina? Ja, ich wollte auch nochmal offene Konflikte kann ich mich da überhaupt nicht erinnern. Ich habe das nur auf Abteilungsebene mitgekriegt, und diese Leute waren in Ordnung. Aber ich weiß halt, dass die Großorganisation bei Opel, dass die alles praktisch in Händen hatte und alles kontrolliert hat. Und diese alle Dienstabweichung sozusagen, also gerade Unruhe zu Stift im Betrieb, wie sie es genannt haben, da waren die ganz, ganz klar Seite der Meister. Das ist übrigens nicht spezifisch für Opel. Also ich hab so Geschichte gelesen aus Frankreich, und da war das ganz genauso. Bei der Null zum Beispiel. Also, ich meine, gut, das sind meine Erfahrungen. Ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, andere Leute haben da andere Sachen mitgekriegt. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, ich habe es, wie gesagt, bei der Rundschau einen Streik, war Streik. Einen Streik erlebt, immerhin. Ne? Und da, der Gewerkschaftsvorsitzende, der Fritz, hat sich dann auch subversiv verhalten. Ne? Es kam ein Papier, ne, was er unterzeichnen musste, und er hat dann bald und dann wäre der Streik zu Ende gewesen. Und er ist einfach abgehauen im Wald, hat sich versteckt. Immerhin. Ne? Ja. Das ist, der also der, die Druckerei war ja erst im Stadtzentrum und dann ist es umgezogen nach Neu-Isenburg und dann ist es abgehauen. Ja? Und das, ich meine, immerhin. Ja? Und ich meine, das ist ja auch schon interessant, wie ein Streik wirklich eine andere Möglichkeit ist. Du kommst ja ganz anders in Kontakt mit den Leuten. Ich meine, du musst da ja trotzdem sitzen, sonst kriegst du dann Geld nicht. Ne? Das ist ja auch richtig so. Es gibt ja auch Streikbrecher, die da reingehen. Und dann hast du plötzlich, sagen die, ach komm, fahr mal zu mir am Schluss und braten wir sich einen Schnitzel und hat eine ganz andere Kommunikation. Ne? Das ist schon, also, schon interessant. Ja? Und da habe ich eben, wie gesagt, da war auch die Gewerkschaft anders, wie gesagt, bei der Rundschau. Gut, der Rundschau ist auch ein ganz anderer Betrieb natürlich. Ja. Rolf? Also, ich weiß jetzt nicht aus eigener Erfahrung, sondern aus Literatur, dass es auch im Pool, dass auch durch den RK Aktion gegeben hat, zum Beispiel auf den Betriebsversammlungen, dass vor allem eben mit spanischen und italienischen Arbeitern zusammen gemacht worden ist, wo sie gesagt hat, wo sie auf die Betriebsversammlung zusammen hingegangen sind und gefordert haben, ja, genau. eine mag mehr für alle, ja. Und dass dann sozusagen von dem Betriebsratsvorsitzenden das Mikrofon abgestellt worden ist, und dann hat es eine richtige Rangelei sozusagen gegenüber diesem Betriebsratsvorsitzenden gegeben, der IG Metall-Chef war und gleichzeitig CDUler gewesen ist. Einer von den Typen, der auf dem Podium hat, der hat von einem von uns auf die Messe rein auf die Fresse gekriegt. Genau. Und er hat es jetzt auch noch gesagt. Er hat schon gekündigt gehabt. Das heißt, ich habe keine Kündigung mehr. Aber der Gerange ist gut. Das war ein richtiger Kampf war das. Ja, die ganze Typen oben, die haben alles fotografiert. Als die Anlage kaputt gemacht wurde und so weiter. Ne. Nachdem das Mikro aus war, wurde die Anlage getilgt. Ja. Und das ist das Interessante, das was Gewerkschaft angeht, da kam nie irgendwie was nach. Das heißt, die haben nicht den Versuch gemacht, für eine ganze Weile, die sie auf der Platte hatte, ja. Mindestens zwischen 10 und 20 Leute haben fotografiert, wie die irre da. Und die haben uns alle auf der Platte gehabt. Das ist von uns alle, ja. Ich war da alle mit dran, ich habe nie was gehört davon. Die hatten so Schiss, also einen großen Konflikt rauszumachen, weil es nicht ganz durchsichtig fand. Ja, aber du hast auch nicht nur Betriebsrat kandidiert, oder? Bitte? Du hast auch nicht nur Betriebsrat kandidiert, also die haben ja so Unvereinbarkeitsbeschluss gehabt und die Leute, die dann auf die Listen angetreten sind, die haben sie dann entweder ausgeschlossen aus IG Metall oder sozusagen die Liste platt gemacht oder so. Die IG Metall waren wir alle. Nee, aber sozusagen, aber die haben ja jetzt die Leute, die plötzlich offensichtlich gegen die Hotel bekannt haben oder eine Strömung links in der Hotel steht auf jeden Fall, dann sind die entweder ausgeschlossen worden oder die Liste ist halt disqualifiziert worden für die Wahl. Also das gab es ja schon, also in den Betrieben, in denen wirklich Leute aus so einer Tradition, also einer K-Gruppentradition oder aus so einem operaistischen Zugang auf Betriebsratsposten gekommen sind, dass, also da war entweder die IG Metall zu schwach oder ausgesprochen liberal. Also das ist aber eher nur an wenigen Orten. Ich habe das bis heute nicht verstanden, was da eigentlich los war. Da hat er nicht reagiert. Außer bei den Leuten, die da aufgefallen sind, halt auf dem Podium. Ja. Und die Redebrille und Joschka Fischer. Das habe ich gerade vergessen, war wichtig. Was? Ja. Dass der da zugange war und dann noch stimmt, die Rede gehalten hat. Ja, am nächsten Tag, wir können ja auch. Übrigens, was man noch hinzufügen sollte, also so einfach von uns aus, wie wir in Betrieb eingekommen sind, war es so, dass es Leute gab, die nach zwei, drei Wochen von selbst wieder gegangen sind von uns, weil sie einfach in einer so brutalen Abteilung drin war, auch ein Punktschweißer, ja, dass ich nicht ausgehalten habe, weil diese Schweißpunkte, die haben sich durchgebohrt und so. Aber ich kann mich da an eine Diskussion im Betriebskollektiv erinnern, von Mike, der das auch nicht ausgehalten hat. Der war das. Der war das. Aber das wurde irgendwie schon sehr hinterfragt. Das ist man nicht nett mit ihm umgegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das war ja, ne, also das fand ich, also das ist mir in schlechter Erinnerung, wie mit ihm da umgegangen worden ist. Ne? Also, ist das, was wir lernen könnten für künftige Generationen? Bitte? Ja, nochmal eine Frage zurück zu dem Untersuchungskonzept. Das kam ja ursprünglich von Italien her, ne? Wurde ja von den Operaisten entwickelt, in den 50er, 60er Jahren vor allem. Auch in den 70er beginnt. Ja, aber in den 60ern ging es los. Und es gründete ja so auf der Beobachtung, dass im Zuge der ganzen Massifizierung von Produktion und Entqualifizierung von Arbeit sich auch im Produktionsprozess so eine neue Figur, eine voltaische Figur herausbildet. Ne? Die Figur des sogenannten Massenarbeiters, der halt auch neue Formen einer voltaischen Subversion oder einer voltaischen Renitenz an den Tag legt, die sich deutlich von dem Verhalten des alten Facharbeiters unterscheidet. Also auch nicht auf eine Identifikation mit der Arbeit hinausläuft. Ja, also darin bestand ja auch so ein Bruch mit dem alten Arbeiterbewegungsmarxismus. Und meine Frage wäre jetzt, inwiefern war das für euch ein wichtiger Punkt am Ausgang dieser Entwicklung eines Untersuchungskonzepts und habt ihr nachher dann festgestellt als Ergebnis, das ist jetzt eher eine spezifisch italienische Geschichte und lässt sich nicht so umstandslos auf Deutschland übertragen, ja? Das war ja so ein Versuch, genau diesen Massenarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, ja, und auch die Agitation und die Versuche, Kontakte zu knüpfen und so weiter auf der Ebene in Gang zu bringen. Das war das ja. Das war auch realistisch, weil der Opel war voll diesen Leuten. Ja. Und die haben auch zum Teil in der Endfertigung mal das Band angehalten. Das haben aber nur Leute mitgekriegt, die von uns in der Nähe waren, weil das waren halt kleine Stops. Ja. Die haben aber ihre Gründe gehabt. Das heißt, es war schon dicke Luft. Ne. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst auf dem Plenum, als es erzählt wurde. Kann ich nicht mehr erinnern. Ganz aufgeregt. So. Also so Dinge gab es schon, ja, aber die sind halt, ich weiß nicht, ob das dann so aufgeschrieben war, ob das war. Mit Sicherheit. Aber eins, das haben wir dann bei der Rundschau auch gemacht, eine Sache war jetzt ein konkreter Praxis, man hat die Arbeitsplätze getauscht, ja, um ein Stück weit die Regeln zu durchbrechen. Ja. Das war so eine Geschichte, die man machen konnte, ja, die dann auch aufgefallen ist, ja, weil das machte sonst keiner. Aber sonst natürlich war man daran orientiert, logisch. Aber war jetzt zum Beispiel die Einschätzung so, es steht eigentlich, es wert in ähnlicher Weise wie in Italien und so, es ist wirklich eigentlich dieser, auch so ein Bruch halt mit diesem, ja, mit dieser... Nein, den Unterschied habe ich ja schon versucht ein bisschen zu benennen und da könnte ich noch mehr dazu sagen, weil das war wie gesagt eine theoretische Gruppe, die wir gehabt haben, die sozusagen die Genese nach dem Zweiten Weltkrieg der Arbeiterbewegung hier massiv unter Druck wird. Ja? Ja, also gibt es ganz viele Bücher vom Agatz, von wem noch, von linken Gewerkschaftern, ne? Die verhinderte Neuordnung und. Ja? Und hier hat sich eben, wie gesagt, das, was eine Grundlage war, auch, ne? Also eine revisionistische KP gab es hier nicht, oder? Ne? Es gab hier keine Arbeiterbewegung, auch keine traditionelle, die gab es nicht. Ne? Auf jeden Fall nicht in der Stärke, ich meine, damals in Frankreich hat die KP, was weiß ich, 15, 20, 30% gehabt, in Italien noch mehr. Ne? Wir hatten zwar da eine Kritik daran, aber trotzdem ist auch, das taucht im Untersuchungspapier auch auf, dass das in Deutschland fehlt, ja. Und das war zum Beispiel eine Geschichte, wo dann auch das überinterpretiert worden ist. Also bei der Notstandsgesetzgebung zum Beispiel. Wenn wir hier so eine starke KP gehabt hätten, dann hätten viel mehr Arbeiter da mitgemacht, ja, bei diesen Demos. Ne? Weil für solche Sachen konnte man die ja schon mobilisieren dann. Und das gab es in Deutschland nicht. Okay, wolltest du gerade noch was sagen? Oder? Also genau, ich wollte einfach kurz in den Raum stellen oder so, dass, also wenn ihr wollt, könnt ihr vielleicht so nach und nach ein bisschen auch auf heute zu sprechen kommen in den Fragen, aber so, nur so, also nur mal so als Anregung. Steven? Ja, es war so ein bisschen so ein Aspekt, den ich nochmal ansprechen wollte, weil jetzt auch in der Diskussion von einem mehr oder weniger kleinbürgerlichen Bewusstsein der Arbeit halt auch gesprochen wurde, also auch damals schon, dass sie sich nicht so identifizieren mit der Arbeit, wer ein Weinberg hat, das Wein. Gärtner, wer ein Haus baut, ist halt jetzt Hausbauer oder so. Also dass irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, eine Identifikation als Arbeiter oder Proletarier irgendwie nicht da ist. Also und von irgendwie von Klassenbewusstsein oder Klassenzusammenhalt irgendwie gar nicht sprechen kann. Und dann eher im Gegenzug dann mit diesem Bericht von Bochum, mit diesen Ausschreitungen dann gegen sogenannten Fremdarbeiter. Also das ist dann da eher nochmal so einen internen Konkurrenzkampf irgendwie gab. Und ihr habt da irgendwie von einem Solidaritätspapier gesprochen, also eine Mark für alle mehr. Es war das irgendwie so ein Versuch, da diese unterschiedlichen Gruppen, sage ich mal, auf ein gemeinsames Interesse aufmerksam zu machen. Und also ich frage das halt auch mit der Perspektive, ich weiß nicht, was eure Idee von Betriebsarbeit ist, was euch da vorschwebt, aber wenn man an verschiedene Betriebe denkt, dann hat man da ja heute auch ganz verschiedene Lohngruppen, ja, und irgendwie festangestellte Zeitarbeiter, Leiharbeiter, die da irgendwie auch untereinander in der Konkurrenz stehen und wohl die Festangestellteren mit besseren Löhnen vermutlich auch eher so eine kleinbürgerliche Schiene fahren und ein kleinbürgerliches Bewusstsein haben. Ja, also da stellt sich für mich halt diese Frage, also wie setzt man darin dann eigentlich an und war dieses Solidaritätspapier so ein Versuch, irgendwie dort auf so etwas wie Klassenzugehörigkeit und die Gemeinsamkeiten und das gemeinsame Interesse auch hinzuweisen oder gab es da so Versuche oder wie wäre das denn heute? Also diese... Moment. Du bist doch nicht dran. Das war richtig. Das ist kein Solidaritätspapier gewesen. Da war einfach Tarifverhandlungen. Und zu dem Zeitpunkt ist dieses eine Mark für alle klar gemacht worden. Und das war keine Funde. Genau gegen das, was du gesagt hast. Es gibt unterschiedliche Lohngruppen. Und die Prozentualität der Forderung schlägt sich nieder, dass manche Leute mehr kriegen und manche weniger. Und dagegen ist argumentiert worden. Weil die Bedürfnisse oder der Preis. Ja. Ja. Also, du wolltest was sagen, oder? Bitte? Du wolltest ja antworten dann. Nee, ich wollte also wie ich das verstanden habe, also diese eine Mark Forderung, die kam auch aus Italien übrigens, ne? Und also in Frankreich wurden auch egalitäre Lohnforderungen gestellt und das war hier auch sehr bekannt. Das ist mal das eine. Und also für mich war der Hintergrund von dieser eine Mark Forderung, dass ein gleiches, dass das gesagt wurde, alle verlieren praktisch ihre Zeit in dieser idiotischen Arbeit in der Fabrik, egal was sie jetzt genau machen. Ja. Und es ist richtig, da anzuknüpfen und zu sagen, wir sind eine Riesengruppe von Arbeitern, egal was wir jetzt im Einzelnen machen, wir brauchen aber die gleiche Erhöhung, ja, von dem wir von leben können. Das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken. Ja. Weil in Wirklichkeit war es ja auch so, dass wer ein bisschen mehr verdient hat, der hat es dann über Akkordzuschläge bekommen. Ja. Und das konntest du überhaupt nicht angleichen, sondern das war sowieso total ausdifferenziert. Das Darüber gab es dann ja, über den Akkord gab es dann eine Diskussion, wo man das Problem auch hatte, dass die Leute das gar nicht schlecht fanden, also mehr verdient haben. Naja, ja, klar. Also die Nachtschicht. Also eine wichtige Frage. Also ein wichtiger Teil der Frage von Stephen war ja noch, wie wurde umgegangen mit sowas wie kleinbürgerlichem Bewusstsein? Oder wie würden wir heute damit umgehen? Also irgendwie, gut, das wären ja eben Sachen, dass man sich halt, also eine Sache, wo du ja schon erwähnt hattest, dass es irgendwie so eine ganz starke Identifizierung mit dem Betrieb gab und irgendwie nicht so eine Art Gefühl des Gegensatzes. Und auch die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Berufsgruppen halt dabei dann auch nochmal. Ja, also ich glaube, die Auseinandersetzung mit diesen ideologischen Bewusstseinsformen ist tatsächlich wichtig in diesem Untersuchungspapier. Aber vielleicht könnt ihr dann auch selbst auf Diskussionen, die ihr hattet, eingehen, um das, wie kommt man da, ja, gut, durch, das ist, wie bricht man das, wie geht man damit um? Das ist ja der zweite Teil vom Untersuchungspapier, ja, wo es darum geht. Aber ich habe da jetzt spontan keine Antwort. Also weil, also wie es heute ist, weiß ich nicht. Interessant ist auch, dass die deutschen Vernetzten, die in den Betrieb gegangen sind, sofort als Facharbeiter eingestellt wurden, während unsere ausländischen Genossen als angelernte Arbeiter oder ungelernte eingestellt wurden. Das ist auch eine Art, die Leute zu spalten. Du bist dran. Der eine Grund, das ist zwar richtig, aber die wurden so eingestellt. Ich wollte nochmal darauf zurück, dass du gesagt hast, es wurde leider nicht so viel dokumentiert, aber irgendwie teilweise bei den Interventionen von den Frauengruppen eher, oder gab es mehr Reflexionen, hast du auf das Papier verwiesen. Kannst du da was zu sagen, was da so drin steht? Oder ich weiß nicht, sitzen ja auch noch Frauen, war die da auch dabei? Oder habe ich mir schade? Also es gibt, das ist jetzt ein Vorliegen, es gibt dieses Frauenpapier, das ist vielleicht auch noch zu haben, also es ist veröffentlicht. Im Netz findet man das. Wie bitte? Man kann es im Netz runterladen. Auch, ja. Ne? Auf welcher Seite? Muss man über Google suchen. Ja. Ja. Ja, hier ist auch ein Ausschnitt drin in dem Buch von Krauser. Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, heißt es, oder? Doch. Nein, es war ja erstmal so. Nein, man muss es ja sagen. Das war ja erstmal so, wie. Das war ja auch eine interne Auseinandersetzung, ja, und irgendwann war es ja so, dass wir dann nicht mehr mit den Frauen zusammenarbeiten konnten. Ja, das war ja Feminismus. Deswegen konntet ihr nicht. Nein, es gab eine trennende Auseinandersetzung auch mit unseren Strukturen natürlich. Ne? Also wir waren dann, ich weiß nicht, das war eigentlich, also, es war schwierig. Ich weiß auch nicht mehr. Ich sage ja, ich könnte das hier vorlesen, weil es weil hier wird auf bestimmte Papiere eingegangen. Ja? Okay, aber ihr habt auch nicht mehr gemeinsam dann diskutiert. Wir haben schon noch gemeinsam. Aber woran habt ihr euch denn zerkriegt oder so oder irgendwie? Zerkriegt haben wir uns auch nicht, aber es gab doch. Also ab den späten 60er Jahren. Es gab einen Kongress, da flogen die Eier und die Magen. Ja. Auf die Wortführer, männlichen Wortführer vom SDS. Und seitdem gab es eine kontinuierliche Diskussion über die Machtverhältnisse innerhalb der Organisation. Ja. Und da ging es langsam los, dass bestimmte Frauen gesagt haben, wir setzen uns nicht mehr in die Arbeitsgruppen, wo die Kerle daran reden, wir trennen das, wir machen eine Arbeitsgruppe. Das war nicht. Das war im AK auch so, klar. Das war aber nicht AK-spezifisch. Nee, nee. Das war schon vorher angefangen. Okay, gut. Und setzte sich dann fort, weil, also um in AK zu bestehen, musste man ein harter Hund sein, ne? Um das mal ganz klar zu sagen. Da wurden Schogis gezüchtet. Da waren jetzt keine Spontis, sondern. Naja, die autoritäre, also die Charaktere. Die haben wir nicht selbst erfunden. Die Leninisten nannten uns Spontis, weil sie glaubten, es geht um Rosa Luxemburg, Spontanismus-Theorie, die aber falsch wäre. Es gibt sie aber gar nicht. Da nannten die uns Spontis, aber es war okay, dann sind wir eben die Spontis. Früher waren wir eine kleine radikale Minderheit, dann waren wir Chaoten, dann waren wir halt Spontis. Politrocker, vergiss du. Das auch, ja. Also, wir haben uns nie die Mühe gemacht, uns selbst irgendwie zu definieren, für die Presse oder für sonst wen. Das interessiert uns den Dreck. Also es war keine Selbstbezeichnung. Ja. Ja, wir haben sie dann einfach übernommen. Ja. Rolf? Ich will nochmal nachfragen, wie das, wie kommt es vor, als nach dem Ende sozusagen der Betriebsintervention, wie dieser Prozess eigentlich gelaufen ist. War das ein total individualisierter Entscheidungsprozess, dass die Leute alle rausgegangen sind aus dem Betrieb? Nach und nach gab es einen Beschluss, wir gehen jetzt raus. Karl-Heinz Roth hat mal gesagt, dass in Essen einen großen Kongress gab, wo quasi im Sommer 1973, also noch quasi noch vor dem großen Streik, vor den Streikwellen zum Beispiel bei Ford, beschlossen worden ist, die Betriebsarbeit zu beenden von den meisten Gruppen, die in eurem Zusammenhang aktiv waren. Und eine zweite Frage geht dahin eigentlich von mir. Es gibt so in der Literatur heute so eine Position, dass gesagt wird, ja, wir haben dann eingesehen, die Betriebsarbeit hat keinen Sinn gemacht, deswegen haben wir jetzt Stadtteilarbeit, Hausbesetzung und sowas gemacht. Dass das quasi so eine zeitversetzte Geschichte ist, die erst Betriebsarbeit, die wird abgeschlossen, und dann findet man ein neues Feld, wo man erfolgreicher agieren kann, wo du wirklich dann, was weiß ich, den Faktor 5000 Leute durch die Stadt gezogen bist, nach dem Haus besetzt, und dass das quasi eine zeitversetzte Geschichte gewesen ist, ein positives Lernen aus diesen vergeblichen Versuchen, in Betrieben sich zu verankern, dann sozusagen im Stadtteil und in den Stadtteil eine Bewegung aufzuziehen und dann Zentren zu entwickeln, von denen aus man revolutionär weitergehen kann. Ich halte das für eine Legende, die zum Teil von ehemaligen AK-Leuten selbst in die Welt gesetzt wird. Was haltet ihr davon? Ist eine Legende. Nee, ich meine, das kann doch schon gar nicht stimmen. Ja? Die Hausbesetzung hier, da bin ich ja nach Frankfurt gekommen, oder vielmehr, ich bin gerade in Frankfurt gewesen, da ist die 111, also ich bin nach Frankfurt gekommen, da ist die 111 besetzt worden. Ja? Und das war ja, da war die Betriebsarbeit noch voll im Gange. Ja? Ja? Also das ist nicht so, dass das eine, also erstmal, es gab keine Organisationsentscheidung mehr, wir enden diese Betriebsarbeit. Das lief unter anderem dadurch aus, dass Leute nach einem Jahr oder anderthalb gesagt haben, ich will jetzt wieder was anderes machen und es gab nicht genügend Leute da. Andere aber, beispielsweise Matthias Welz, war da fast 8 Jahre. Sechs. Dann gab es zwei Erscheinungsformen, dass hier in Frankfurt die Marxisten-Leninisten sich breit gemacht haben, unter anderem deswegen, weil die Frontis alle mit was anderem beschäftigt waren. Und es gab dann hier in Frankfurt einen Kongress der Marxisten-Leninisten aus ganz Deutschland. Da waren die beiden größten Hörsäle rammelvoll und auch mit Menschen und mit Transparenten. Und da wurde flammende Reden gehalten, die immer nur Fraktionsbeifall erhielten. Und an einem Tag hat der RK mit denen ausgemacht, dass sie mal einen Vortrag halten über den Primat der Betriebsarbeit. Über was? Über den Primat der Betriebsarbeit. Und da haben Raimund Reicher und ein paar andere geredet. Da gab es Beifall, nicht Fraktionsbeifall. Und danach haben sich die meisten ML-Gruppen hier in Frankfurt aufgelöst. Was ein Quatsch, ich war dabei. Dass die ML-Gruppe sich aufgelöst hat. Also die haben einfach ihre Mitglieder verloren. Das ist richtig, aber ja, das ist auch kein formeller Auflösungsbeschluss. Okay. Also die Leute kamen individuell beim RK und wollten da nicht machen. Und mit dieser Erfahrung und den Erfahrungen von Hausbesetzern war auch das Bewusstsein wieder geworden, dass man in Frankfurt, da wo man wirklich lebt, was tun muss. Und nicht so eine gefakte Existenz über Jahre durchhalten kann. Ich würde jetzt die Rednerliste schließen. Ich glaube, es meldet sich gerade keiner mehr, aber also ich weiß nicht, ob jetzt noch jemand was zu sagen hätte, aber ich würde jetzt halt dann einfach auch niemand mehr. Du willst noch? Nee. Aber ich habe übrigens eine praktische Konsequenz von den 3 Jahren. Okay. Da waren die Gesellenprüfungen oder Facharbeiterprüfungen. Und dann ist ein großer Schwung von denen, ein sehr großer Schwung, nicht weiter im Opel arbeiten gegangen, sondern sie kamen nach Frankfurt und verteilten sich hier über die Wohngemeinschaften. Und unsere Genossinnen hatten viel Freude daran. Wer, von wem sprichst du? Nicht von einer Person. Ich rede vom Opel von einem Jahrgang von Lehrlingen. Okay. Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe auch gewusst, wer mit wem und so. Aber also, die hatten einfach, also die kannten halt den Erfahrung und wussten, dass es ein anderes Leben ist, die Leben. Das ist eine Sache, die wir dort nie so wirklich öffentlich gemacht haben. Wir führten ein saugeiles, gutes Leben. Wir hatten Zeit und konnten tun lassen, was wir wollten. Okay, also. Wie gesagt, würde ich dann, also noch, glaube ich, sind jetzt noch fünf Leute. Und genau, und dann vielleicht könnt ihr dann auch noch irgendwie sowas wie ein Abschlussstatement und nochmal zu der Frage mit damals und heute kommen. Aber genau, noch vielleicht später, also dann hattest du dich gemeldet. Dann du? Ja, das habe ich doch angedeutet, dieses große Papier über den proletarischen Lebenszusammenhang oder die proletarische Familie, das ist natürlich thematisiert worden. Und das war ja auch dann der Grund, nach Rüsselsheim oder Braunheim zu gehen. Das ist schon diskutiert worden. Aber auch in den Fabriken, also das meine ich jetzt, also sozusagen über diese Lohnarbeit hinaus eigentlich auch andere Themen, also sozusagen die Gesellschaft in der Fabrik thematisiert wurde, also ob ihr das auch geschafft habt. Also vielleicht wollte ich noch mal zu catchen mit anderen Fragen, die vielleicht auch nicht unbedingt das Lohnarbeitsverhältnis betreffen. Ja, das ist schon passiert. Ja. In der Ex-Steiermark, zum Beispiel Ex-Steiermark 40, ne? Das heißt, bis jetzt hatte der von vorne eine große italienische Familie mit reingenommen. Ja, und das war jetzt zwar kein Zufall, weil die italienischen Leute, die haben da im Westend, Baustraße gespielt damals, ne? Also ja. In diesen Häuserräte, die es gab, da waren ziemlich viele Emigranten dabei. Auch, ja. Naja, die hatten ja da, ich meine, es gibt ja jetzt hier diese Zeitung, wo das ein bisschen aufgearbeitet wird, wo dann auch die Rede damals, die der Joschka gehalten hat, aber eins muss ich sagen, der war nie im Häuserrat, was versteht, ich meine, das ist unwichtig. Ne? Aber das ist, wie gesagt, in dem Papier über den proletarischen Lebenszusammenhang ist das diskutiert worden, ja. Und in dem großen Frauenpapier, wo das so eine Vorstudie ist, natürlich auch, klar. Welche Zeitung meinst du jetzt? In der das auch gearbeitet wurde? Du hast gerade von einer Zeitung gesprochen. Nee, dieses Frauenpapier, was es im Netz gibt. Okay, jetzt manchmal. Dein Name weiß ich auch nicht. Mein Name. Also das ist jetzt eigentlich ein völlig neues, was du sagst, das Thema, weil es vielleicht ganz interessant ist, nochmal weiterzudenken. Ich bezweifle, dass das Untersuchungskonzept des RK ein operalistisches ist. In dem Untersuchungskonzept selbst wird auch der Morgensatom als sozusagen das wäre das Rückgrundiges Untersuchungskonzept genannt. Und ich habe nie verstanden, also auch in den vor ein paar Jahren kam es immer nur auf, dass es operistisch sein sollte. Ich habe das nie verstanden, warum das operistisch sein sollte. Vielleicht von den Kontakten mit Walter Continuo oder was immer. Aber das ist ziemlich groß. Aber was ist operistisch? Ich meine, das ist ja ein riesen Google-Begriff. Es gibt ja nicht nur einen operistischen Ansatz, da muss man dann klären, von welcher Gruppe die Rede ist, ne, aus welcher Zeit genau und so. Ne. Da wurden Bruchstücke übernommen, so ist es immer puzzelmäßig, wurden für uns, aber avancierte Positionen ja, genauer angeschaut und versucht, da sich einen Kopf zu machen und das zu übernehmen, sodass ich es, glaube ich, nicht so wichtig finde, jetzt in, also im Einzelnen nach der Herkunft zu forschen oder zu sagen, Operatismus ist was ganz anderes, das kann sein. Ja, aber also, das ist von Aussage gehalten. Ja, man muss dann mal weiterdenken, welche Konsequenz jetzt vielleicht die Betriebsarbeit das Ärger unter Erwartung hinterzuholen und nicht auf Wolken. Warum kann ich mich zuerst bekannt kaum erinnern? Du bist eh dran. Du bist eh dran. Das ist jedenfalls eine Sachnerwartung. Das ist ich aufs extra nochmal nachdenken. Was sagt die Bedeutung von Mao Zedong, ja, in der Karte? Ja, nein, aber wir waren keine Maoisten. Und auch Barbara, die, es ging nur um diesen Untersuchungsbegriff. Ja. Was? Er sagt, ihr wart welche. Was? Nee, war man nicht. Doch. Der Continuer hat sich ganz stark auf Mao Zedong bezogen. Die Publikation des Sozialismus von Erstmals hat mit dem Wimmel von Mao Zedong Zitat. Gut, stimmt. Kraft hat in seiner ersten Publikation gewimmelt von Mao Zedong Zitaten. Meine Güte, macht man das ein Kreisungsritual hier. Ja. Das war damals mal jemand, das ganz anders darunter. Stimmt. Aber wie gesagt, ich war es nicht, weil ich auch ein bisschen später kam. Wir sind gleich fertig, ja? Also zu Mao Zedong erzähle ich jetzt aber nichts mehr, aber da könnte ich viel zu sagen. Also wir sind gleich am Schluss, also klar, dauert nicht viel lang. Den Avantgarde-Begriff, den magst du ja auch nicht. Was? Den magst du ja auch nicht. Ja, gut, das ist. Okay, du hattest noch eine Frage. Aber das ist. Ich habe noch eine Frage, was ein Anfrage ist. In dieser Zeit organisieren, wie viele Leute das sozusagen, die ihr dort kennengelernt habt, sind denn zum RK oder haben sie gewechselt oder haben aufgrund dessen tatsächlich ihren Berufsleben, ihre Lohnarbeit aufgegeben? Nein. Egal auf welche Hierarchie und haben sich tatsächlich euch angeschlossen? Und eine zweite Frage. Ihr wollt ja kollektiv organisieren. Gab es sonst sowas wie eine Vorfeldorganisation? Gab es was? Vorfeld. Vorfeldorganisation. Also, seid ihr als RK von immer aufgetreten? Nein, wir sind aufgetreten als Betriebsprojekt. SDS-Betriebsprojekt zur Untersuchung der italienischen Klassenkämpfe in den 60er Jahren. Und was sie da gelernt haben, war die Erfahrung, dass sie bestimmte Sachen nicht wissen und auch nicht durch irgendeine geartete soziologische Literatur lernen können, sondern dass sie selbst rauskriegen müssen, betrieben. Was Proletariat empirisch in Deutschland heißt, denn das auf der Ebene von eigener Einheit und nicht gewesen von oben. Du meinst, also, wie sie in den Betrieben aufgetreten sind? In dem Moment, wie sie das beschlossen haben, haben sie ihren Namen geändert. Sie sind nicht mehr BPG, sondern RK. Und was den ersten Teil deiner Frage beantwortet. Also ich habe keinen gelernt, außer sehr vielen jungen Facharbeitern, die gerade ihre Prüfung gemacht haben, die aus dem Ofen rausgegangen sind. Geburtstage gefeiert oder so. Aber dass jemand seinen Job verlassen hätte, das ist damals undenkbar gewesen. Naja, einen Fall habe ich doch genannt. Ja, der wohnte dann bei uns, der Roger. Ja, der hat beim Opel gearbeitet und ist dann halt, gut, das war auch nicht ein typischer Arbeiter in dem Sinne, wie wir ihn beschrieben haben, sondern war schon eher eine Randgruppenexistenz, aber der hat beim Opel gearbeitet. Der hat es aber in der Szene nicht ausgehalten, ist zurück nach Rüsselsheim und da haben sie bei irgendeinem Bruch erwischt und dann ist er Polizeispitze gewesen. Und deswegen kamen etliche Leute erstmal in den Knast. Seid jetzt auch die Generation meines Vaters so getroffen und neben dem, dass sie zwar alle IG Metallarbeit, also IG Metallmitglied waren, vielleicht SPD gewählt haben, es ging aus den Geschichten, die ich so kenne, war es bei denen wichtig, weniger Politik im Blick zu machen, sondern ganz individuell, egoistisch zu gucken, wie komme ich nach der Fabrik, sozusagen von der niedrigeren Ebene am Band, als Punktpreiser, wo die im Messwerk, auf dem Facharbeiterstatus oder möglicherweise noch höher ins Büro. Ne? Das war ja bei denen, die in den Fordismus, diese Fabrikhierarchie, zu hochzuklettern. Das war ja ein großes Interesse auch von vielen Beschäftigten, ne? Weniger die Weltrevolution. Ja, ich das einmal. Okay, jetzt würde ich einfach noch kurz fragen, ich glaube, also ihr beide, zumindest Jochen, hat da noch einen Punkt, also einfach, dass man nochmal die Frage stellt, was folgt daraus so ein bisschen? Also meint ihr, es gibt da Aspekte von damals, quasi, die ihr sagt, Leute, schaut euch das nochmal genauer an, versucht euch da an dem, was wir gemacht haben, zu orientieren, wenn es nicht so ist, warum nicht oder worin unterscheidet sich unsere heutige Zeit, also wir sind ja irgendwie auch Intellektuelle, die irgendwie eine Form von Organisierungspraxis wollen und suchen und anfangen wollen. Worunter unterscheidet sich heute die Lage, also unsere persönliche Sozialsituation und auch quasi die Gesellschaft von dem damals? Also zu diesem Komplex kommt ihr da noch irgendwie so ein... Ich würde sagen, ich bin heute nicht mehr so sicher, ob das Ende vom damals her gesehen, ob es richtig war. Sich auf die jungen Leute an den Bändern und so weiter so zu konzentrieren und ob es nicht besser gewesen wäre, aber jetzt in Anführungsstrichen, ne, das hatte keine Bedeutung mehr für jetzt unmittelbar. Den Betrieb, also auch die älteren Arbeiter, verschiedene Arbeitsplätze in den Abteilungen, das genauer auch zu analysieren, was es eigentlich heißt von der technischen Ausstattung her. Ne? Also ich war zum Beispiel in einer vollkommen veralteten Abteilung und musste noch schmieden lernen da drin, also richtig den Lötkolben schmieden in die Form, die man da gebraucht hat. Da habe ich 6 Wochen dazu gebraucht und das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ja, das ist gar nicht, beim Obi gab es eine Gießerei, die hat also sprichwörtlich in der Abteilung Löcher im Boden gehabt. Ne? Und da war dann eine Form drin und da haben sie das flüssige Metall reingegossen. Also wirklich wie die Chinesen so 300 vor Christus. Also, das heißt, die Chinesen. Die Leute, die es besser können. Und, was ich denke, ist, dass dieser Bezug auf den Massenarbeiter, wir haben ja schon was dazu gesagt gehabt, dass es heute so in Deutschland zum Beispiel wahrscheinlich nimmer an dieser Stelle zu stehen hätte. Sondern dass man sich mehr überlegen sollte, organisatorisch oder überhaupt, wenn man sich die Sache anguckt. Dieses ganz diffuse Proletariat, was sich verbreitet hat inzwischen, ja, mit Kurzarbeit, mit Leiharbeit, mit Arbeitslosen, mit Leuten, zu denen wir selber gehören, die meisten hier, ja, dass man sich das wirklich auf einer Ebene anschaut, wie sieht es aus und wo können wir auf Augenhöhe mit Leuten ins Gespräch kommen und anfangen, Formen zu finden, uns gemeinsam zu wehren. Ja. Also das fände ich im Hinblick auf so einen Ansatz vom RK, fände ich das eindeutig einen Schritt weiter. Und das war, ob dann wirklich Arbeiter dabei sind, die noch einen Arbeitsplatz haben, so ganz klassisch, ist das vollkommen egal. Ja. Nur halt diese Fixierung auf die Produktion, die war damals natürlich zum Teil stimmig, weil in den großen Produktionszentren waren meiste Hoffnung überhaupt zu haben, vernünftigerweise, dass sich da was tut, weil auch die Produktionsmacht entsprechend groß war die Bänder abzustellen und zu sagen, so, das war's. Also wie in Frankreich jetzt dieser Flächenstreik läuft, ne? Der ist zwar unheimlich mächtig, aber die Fabriken zum Beispiel, die Produktion hat es ja nicht erreicht, soviel ich weiß. Sondern zum Teil die Flughäfen und die Bahnen und so weiter und so fort, bis hin zu den Atomkraftwerken, aber Renault arbeitet weiter. Ja. Ja, ich glaube, das ist immer noch so halt der Springpunkt, wo es wirklich dann ernst wird. Nur wie gesagt, also diese Organisationsfrage, wenn man so halt stellen wollte, die würde ich viel, viel breiter stellen und viel näher dran an der Mehrzahl der Leute, die hier sitzen und die sonst irgendwo noch Bezug haben zu uns. Also ganz klar. Klar, keine Frage. Finde ich auch. Aber also ich meine, aber der umfassende, ich meine, wir wissen alle, dass in den letzten 40 Jahren das sich so verändert hat. Ja? Das ist doch ganz klar. Und auch, ich meine, wenn du heute ein Studium hast, dann hast du keinen sicheren Arbeitsplatz mehr. Wenn wir damals Examen gemacht haben oder hätten oder wie, wir hätten sofort einen Job gekriegt. Ja? Außer wir hätten Berufsverbot gehabt. Außerdem ist ganz wichtig, dass die Situation, die wir jetzt beschreiben, zeitlich ungefähr vier, fünf Jahre vor dem Punkt liegt, wo man von postfordistischen Produktion redet. Und das sind auch Fragen, die damals nie mitreflektiert wurden. Kari, wolltest du noch was sagen zu dem? Ja, also ich habe mich auch selber das gefragt, irgendwie, und ich. Wie finde ich, also in Italien, bei den Autorismus, zumindest wenn man auch diese ganzen Bücher darüber liest, irgendwie von Rossini oder sowas, dann sind es ja total oft einfach diese undisziplinierten süditalienischen Arbeiter, die da sozusagen eine zentrale Rolle spielen, die sozusagen dann zum Teil noch kombiniert mit so einem Klassenbewusstsein aus Nordteilen irgendwie was reißen, aber eigentlich schon eigentlich das Chaos sozusagen der undisziplinierten Arbeiter. Und ich glaube, dass es auch kein Zufall war, dass es diese undisziplinierten Arbeiter in Deutschland, nämlich die migrantischen Klasse, die da geholt wurden, bei Ford waren, die den Streik organisiert haben. Wenn man, ich glaube, dass man schon daraus halt auch was lernen kann, nämlich also für heute sozusagen nach den Segmenten der Klasse sozusagen zu suchen, die halt am undiszipliniertesten sind, beziehungsweise vielleicht auch jetzt gerade sozusagen die 1 Million Geflüchtete, die sozusagen nach Deutschland gekommen sind. Also da gibt es, glaube ich, auch relativ viel, also zumindest mehr verwaltetes Potenzial sozusagen oder im Verhältnis zu dem durchgetakteten und auf Zeit und Pünktlichkeit disziplinierten deutschen Arbeiter ist es, glaube ich, sozusagen schon nochmal ein größerer Unterschied, der da sozusagen aufkommt und der auch das Potenzial bietet da und vor allen Dingen, weil sozusagen sich das natürlich potenziert mit super prekären Jobs und Überausbeutung und sowas, ist es, glaube ich, schon ein Ansatzpunkt, wo man gucken könnte, ob es an so einem Punkt nicht auch noch Sinn macht. Also jetzt vielleicht nicht in der genauen Wiederholung oder sowas, aber wenn es Sinn macht, dann vielleicht an solchen Bruchpunkten und nicht als prinzipielle Ausrichtung. Ja, ich würde jetzt dem Kater scheint es ganz wichtig zu sein, auch noch was zu sagen, aber dann wirklich Schluss, weil ich glaube, wir sind alle kaputt und dann, also Kater hat das allerletzte Wort und dann könnt ihr noch mal was sagen. Ja? Also wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Ich will trotzdem noch was einwerfen, das glaube ich. Ich war auch mal wieder viel von Bewusstsein und so. Und ich finde halt, wir sollten doch als Marxisten oder Anarchisten, oder wie wir uns begreifen, schon auch in die materielle Welt irgendwie zurückwerfen. Und dann sollten wir uns mal anschauen, wie in anderen Ländern oder wie in anderen im internationalen Vergleich vielleicht Organisationen organisiert sind. Und das ist, glaube ich, wir haben jetzt irgendwie nichts anzubieten. Warum sollen die Leute zu uns kommen? Wir sind sozusagen für Außenstehende, nicht demokratisch organisiert, wir sind nicht transparent organisiert. Wie sollen denn Leute, die nicht studieren, mal ganz ehrlich, die nicht in einer subkulturellen Linken groß geworden sind, denn überhaupt einen Anschluss finden und wie wollen wir da Arbeitskämpfe führen? Und ich glaube, da fehlt einfach wirklich eine basisdemokratische Gewerkschaftsorganisation. Das wäre auch mein Schluss, wenn sich nicht in der Sozialdemokratie, die in Deutschland im DGB so stark ist, zu vereinnahmen als radikale Linke, sondern eine eigene Organisation zu gründen und da die Arbeitskämpfe zu führen, egal ob in welchen Bereichen, ob das jetzt in super prekären Beschäftigungsverhältnissen ist oder im öffentlichen Dienst ist. Ich glaube, wir müssen einfach schlagkräftiger werden und das wird man mit einem Schluss. Gut. Wollt ihr noch was sagen? Oder? Okay, dann ja, vielen Dank für die rege Beteiligung bei der Diskussion. Und wir können jetzt alle noch irgendwie in die Bar rübergehen. Da gibt es jetzt eine sogenannte Summer Lounge mit hoffentlich guter Musik. und miteinander den Abend bei einem Bier beschließen.